it! You will listen to these facts about Germany. Our economy is the strongest in Europe. Yeah. Fact! The glorious sons of Germany are the most handsome. Yeah. Fact! You all drive our efficient cars. Fact! Germany always wins. You will play me head-to-head online through your Dreamcast, as you say. Come and have a go if you think you're hard enough. Nintendo Cast. Gaming zum Hören. Nintendo Cast. Gaming zum Hören. Nintendo Cast. Gaming zum Hören. Gaming zum Hören. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Nintendo-Cast. Ich bin der Magnus und mit mir dabei ist heute Ivo. Hallo Ivo. Hallo Magnus und auch der Max ist dabei. Hallo Ivo, hallo Magnus und hallo liebe Hörer. Heute gibt's wieder ein kolossales Konsolenkompendium. Das ist so eine Podcast-Serie von uns. Wir beschäftigen uns immer mit einer bestimmten Konsole, die wirklich von Anfang bis Ende von uns durchleuchtet und beleuchtet wird. Also wir gucken uns an, wer hat die entwickelt, in welcher Zeit ist die rausgekommen, war die erfolgreich, welche Spiele waren gut, welches Zubehör gab es und wie sah das Marketing damals aus und vielleicht auch, welche Spiele solltet ihr euch heute auf jeden Fall noch kaufen. Und heute wagen wir uns zum ersten Mal an eine Konsole, die nicht von Nintendo hergestellt wurde. Die Kollegen vom Xbox-Cast haben zwar schon die erste Xbox in einem KGK behandelt, aber wir nehmen uns heute die Sega Dreamcast vor, die Ultra-Konsole, wenn es darum geht, Internet-Hype hervorzurufen, denn die Dreamcast ist auch heute noch 10 Jahre nach ihrem Release in Europa wirklich erfolgreich in der Developer-Community und hat eine riesige Fanbasis. Und warum das so ist, das wollen wir heute aufdecken. Ich habe es gerade gesagt, der Anlass ist so ein bisschen das 10-jährige Bestehen, nämlich 98 ist das Ganze eingestielt worden, beziehungsweise in Japan auch erschienen. Ein kurzer Aufbau unseres Podcasts. Wir gehen erst so ein bisschen auf die Vorgeschichte ein, wie es dazu gekommen, dass die Dreamcast überhaupt rauskam. Dann gucken wir uns die Hardware im Detail an. Ivo hat da richtig viel vorbereitet und das ist echt interessant, weil die Dreamcast-Hardware wirklich wegweisend war für die nachfolgende Hardware. Und dann gehen wir rüber zum Launch, Marketing, Verkaufszahlen und so weiter. Dann natürlich auch der Flop der Dreamcast. Warum ist sie irgendwann eingestellt worden und warum gab es sie auf einmal nicht mehr? Und warum hat Sega aufgehört, Hardware herzustellen? Und dann gucken wir uns noch Zubehör und Spiele an und das alles in der nächsten knappen Stunde. Ivo, wie sieht's mit der Vorgeschichte aus? Wann steigen wir ein? Ja, wir steigen 1995 ein, zu Zeiten der Vorgängerkonsole der Dreamcast, nämlich dem Sega Saturn, nach dem großen Gasriesen benannt. Floppte das Ding allerdings, als hätte man aus dem Planeten die Luft rausgelassen, da die Konkurrenz, in diesem Fall die PlayStation 1, günstiger war und natürlich auch viel bessere Spiele hatte, schon 3D und Saturn hatte nur 2D. In Japan war die Konsole allerdings gar nicht mal so unerfolgreich, doch die internationalen Verkaufszahlen rechtfertigten wohl nicht den Fortbestand dieses Gerätes. Außerdem gab es ein teures Modem-Add-on für den Saturn, welches allerdings von fast keinem Spiel benutzt wurde. Das erinnert mich so ein bisschen an den GameCube. Ja. Mhm. Aber die Kunden kamen sich da auch ziemlich veräppelt vor, wenn sie einen teuren Modem-Adapter gekauft haben und auf Online-Spiel gehofft haben, aber da kam ja nichts. Ja, kommt mir auch bekannt vor beim Nintendo GameCube. Parallelen? Ja, der Marktanteil lag zuletzt dann bei weit unter 10%. Ich glaube, insgesamt hat sich die Konsole so 16 Millionen Mal verkauft und die PlayStation 1 dann irgendwie 140 Millionen Mal. Aber in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten war da wirklich irgendwie 3% oder so nur noch vom PlayStation-Markt. Naja, und Sega wollte es jetzt bei dem Nachfolger komplett alles anders machen. Also man hat wirklich jedes Detail vom Sega Saturn genommen und gesagt, okay, so machen wir das jetzt nicht, sondern wir machen genau das Gegenteil, weil sonst können wir nämlich einpacken. 1998, also nachdem der Saturn schon 3 Jahre raus war, also Anfang 98, hat der neue Präsident von Sega, der hieß Shuichiro Irimajiri, Ivo, du kannst es auch richtig aussprechen, habe ich das richtig gesagt? Ja, halbwegs. Okay. hat er eben gesagt, okay, ich bin jetzt hier der neue Präsident und ich bringe die Firma jetzt wieder richtig auf Kurs. Und er beauftragte einen Außenseiter mit der Entwicklung, also ein Third Party, mit der Entwicklung einer neuen Konsole. Und das war nämlich Tatsuo Yamamoto, der bei IBM gearbeitet hat in Austin, Texas. Also ein amerikanisches Unternehmen. Die sollten jetzt so einen Prototypen einer neuen Sega-Konsole entwickeln. Dummerweise, beziehungsweise intelligenterweise, gab es aber auch bei Sega ein internes Hardware-Team, was ebenfalls an einer ganz anderen Architektur gearbeitet hat und auch so einen Prototypen entwickeln sollte. Also dieser Iri Majiri hat gesagt, wir bauen jetzt zwei Prototypen und gucken, welcher besser ist und den nehmen wir. Und wie ging es dann weiter? Ja, das kam vor allen Dingen daher, dass sich die japanische Hardware-Abteilung nicht so einfach abstempeln lassen wollte. Und jetzt so von so ein paar Amerikanern, 10 Leute waren es insgesamt, die mit Tatsuo Yamamoto da im Geheimen in Amerika gearbeitet haben. Die wollten, also die Japaner wollten sich halt nicht einfach so ausstechen lassen, mal wieder so eine Sache der Ehre und so bla bla, wie man das halt in Japan kennt, und haben sich dann gesagt, nee Chef, wir machen jetzt hier auch so ein Ding und das Teil wird besser. So, zur Hardware. Die US-Gruppe setzte auf einen SH4-Prozessor von Hitachi mit einem Voodoo 2 oder alternativ Benchy-Grafikchip von 3DFX. 3DFX und Videologic waren damals so um den Dreh noch ganz groß im 3D-Markt, bevor Nvidia und ATI die gesamte Sache so in sich aufgesogen haben und alle anderen vom Markt verdrängt haben. Ja, die Voodoo 2 Grafikkarte gab es ja auch für den PC damals. Ich hatte zufällig. Der Codename dieses US-Projekts war Black Belt und in Japan stützte man sich ebenfalls in der Entwicklung auf einen SH4-Prozessor von Hitachi, aber eine PowerVR 2 Grafiklösung von Videologic, also den großen Konkurrenten von 3DFX, die von NEC hergestellt werden würde. Der Name, viel zu viele Namen von irgendwelchen Firmen. Der Name dieses Projekts war anfangs White Belt. Die ersten Prototypen hatten auf den Boards dann Guppy aufgedruckt und später wurde das Ganze in Katana umbenannt. April 1997 machte dann 3DFX einen kleinen Fehler. Sie gingen an die Börse. Das war nicht der eigentliche Fehler, aber um die Analysten zu locken, ließ man mal so nebenbei beim Börsengang so jegliches Detail über diesen geheimen Deal mit Sega raus, worauf Sega nicht sehr erfreut war und im Juli desselben Jahres erklärte, dass man auf Katana setzen würde und 3DFX abgeschoben hatte. 3DFX hat dann auch schön geklagt, das wurde dann irgendwann außergerichtlich beigelegt, unter welchen Bedingungen weiß man nicht, das wahrscheinlich Geld von Sega oder sonst was, das Übliche. Auf jeden Fall waren die nicht so erfreut bei 3DFX, aber tja, wenn man alles rausplaudert. Also, wir haben jetzt gelernt, die Konsole wurde dann doch von einem internen Team dann übernommen und der amerikanische Konkurrent hatte eben nichts mehr zu vermelden. Und irgendwann Sommer 1998 war die Konsole dann fertiggestellt und die war eben im Endeffekt stärker als alle anderen Konsolen, die jemals zuvor entwickelt wurden und von der Programmierung halt auch super, super einfach und die genauen Details, die gucken wir uns jetzt an. Wie sah die Konsole denn aus, Max? Die Konsole war circa 19 cm breit und 20 cm tief, 7 cm hoch. Gewicht ungefähr 1,9 Kilo. Die Farben waren weiß und grau. In Japan gab es noch eine Hello Kitty-Version. Dazu will der Magnus ja bestimmt später noch was sagen. Ja, in Japan gab es unendlich viele Special Editions. Also ich glaube über 100 verschiedene limitierte Editionen. Also nicht nur eine Hello Kitty Edition, sondern auch eine Sonic-Version. Und zu jedem Spiel gab es eigentlich dann irgendeine limitierte Version. Mhm. Aber von der Größe her ist so ein bisschen wie ein Toaster, kann man das vergleichen. Toaster? Oder so, ne? Ich bin der Sandwich-Maker, würde ich eher sagen, oder? Ja. Oder zwei Wii übereinander gestapelt oder drei Wii. Ja. So, also wie ein Sandwich-Maker lässt sich auch das CD-Tray nach oben öffnen. 4 Controller-Ports hatte die Konsole. Katana war auch im Übrigen der Name des Entwickler-Kits. Es gab noch ein zweites Entwickler-Kit und das basierte auf Windows CE. Die beiden hatten ihre Vor- und Nachteile. Ports auf dem PC zum Beispiel waren sehr einfach mit dem Windows CE-Kit zu realisieren und Sega-Titel halt mit dem Katana-Kit. Aber auf das Windows CE-Kit, beziehungsweise die ganze Windows CE-Entwicklung geht der Xbox-Cast in ihrem Xbox KKK genauer ein, weil die beiden Konsolen, die Xbox und die Dreamcast, sind gar nicht mal so, oder beziehungsweise teilen eine gemeinsame Geschichte. Ivo, zur CPU, da kennst du dich doch aus. Ja, das ist ein Hitachi SH4 WISC-Prozessor. WISC werde ich jetzt nicht noch zum 10. Mal erklären, das habe ich bis jetzt in jedem KKK erklärt. Lest es bei Wikipedia nach, googelt, Google ist euer Freund, Google will die Weltherrschaft, gebt ihnen euer Geld, also los. Oder man hört einfach einen anderen KKK-Podcast. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das bringt uns wieder Geld. Egal. Die CPU war getaktet mit 200 MHz und konnte 360 Millionen Instruktionen pro Sekunde ausführen und war superskalar. So, bevor ich da jetzt drüber einen Studiengang halte, ganz einfach erklärt, anstatt einmal 1 plus 1 pro Takt, also jedes Mal, wenn die CPU normalerweise einen Befehl verarbeitet, kann diese CPU zum Beispiel 5 mal 1 plus 1 gleichzeitig rechnen, was es schneller macht. So, zum Grafikchip. 100 MHz GPU von NEC hergestellt, wie schon vorhin gesagt, basierend auf der PowerVR 2 Technologie von Videologic. Und diese PowerVR benutzte Tile-Based Diffeomatic Rendering. Noch mehr verrückte Wörter. So, was ist das schon wieder? Im Gegensatz zum normalen Z-Buffered Rendering, welches für jeden Pixel in dem Bild berechnet, welches Objekt dort am nächsten zur Kamera ist. Das ist teils sehr langsam damals noch, weil es noch nicht diese ganzen zigtausend Optimierungen gab. Und deshalb wurde, wie schon gesagt, bei PowerVR mit einer anderen Methode, die ähnlich des Raycastings ist, gearbeitet. Zuerst werden alle Polygoninformationen für das aktuelle Bild gesammelt. Deshalb Diffeomat, also erst wenn alles da ist, nachträglich halt. Und dann wird das Bild in ein Gitter aufgeteilt und für jedes Gitterfeld werden nun die Polygone erneut berechnet und dann werden wie beim Raycasting imaginäre Lichtstrahlen auf diese Polygone geschickt und wenn die auftreffen, wissen wir, aha, das ist ganz vorne, das sehen wir und diesen Pixel berechnen wir. So, jetzt werden diese ganzen Bildteilchen berechnet, schön schnell durch den Grafikchip-Speicher gejagt. Deshalb geht das Ganze auch sehr schnell, weil man es nicht ins Videoram auslagern muss und danach einfach ins VRAM gepackt und sobald das ganze Bild fertig ist, wird es an euren Fernseher geschickt. So. Abgefahren. Boah, ebenfalls durch abgefahren. Diese Sache möglich war übrigens damals, dass beliebig viele transparente Objekte gleichzeitig darzustellen waren. Denn dieses Z-Buffering benutzt normalerweise eine Technik, um Objekte, die hinter anderen Objekten sind, nicht zu berechnen und dadurch Rechenleistung zu sparen. Beispiel, er steht vor einem riesigen Block und hinten dran ist ein kleinerer Block. Jetzt wird dieser kleinere Block normalerweise ausgespart. Der wird gar nicht berechnet. Jetzt kann es natürlich passieren, dass wenn schlampig programmiert ist oder die Engine nicht so toll ist und dieser riesige Block transparent ist und ihr eigentlich den Block hinten dran sehen müsstet, dass ihr den dann trotzdem nicht seht, weil die Engine halt nicht kapiert, der Block, der große ist transparent und sich halt denkt, ja, da sieht man ja hinten dran nichts und einfach den hinten dran nicht darstellt. Da gab es damals in den Spielen noch diverse Probleme und das hat das halt einfach simpel gelöst. Also wenn ihr jetzt noch die Programmiersprache C könnt, wisst ihr, ihr könnt dank Ivos Einleitung jetzt perfekt für die Dreamcast programmieren, ihr wisst alles. Ich finde das total interessant, weil auf dem Nintendo 64 gab es ja dieses Z-Buffering und deswegen gab es auf dem Nintendo 64 keine durchsichtigen Elemente, oder? Ja, man war auch mit einigen anderen Hardware-Limitierungen verbunden. Es gab schon ein paar durchsichtige Sachen wie Wasser, aber die haben jetzt nicht wirklich damit um sich geschmissen. Okay, aber auf der Dreamcast war das jetzt theoretisch oder auch praktisch unglaublich einfach, durchsichtige oder halbdurchsichtige Elemente dahin zu packen. Und das alles dank dieser, wie heißt es jetzt nochmal, dieses Tile-Based Diffeomatic Rendering. Kurz TBDR. Also was jetzt die Laien auf jeden Fall verstanden haben sollten, die Dreamcast macht beim Grafikchip zumindest alles anders als die Konsolen vorher. Ganz einfach, die machen alles anders. Warum können wir das nächste Mal nicht gleich so erklären? Ja. Und die Technik ist eben auch weniger physiklastig, ne? Sondern ist eben mit diesen Lichtstrahlen, die da drauf geschossen werden, das ist alles auf jeden Fall ein anderer theoretischer Ansatz. Und das ist ja schon relativ interessant, dass sowas da implementiert wird. Speichertechnisch sieht es bei der Konsole so aus, dass es insgesamt 16 MB Systemspeicher gibt mit 100 MHz Taktung. Und dann gibt es nochmal 8 MB Videoram. Und die haben auch 100 MHz Taktung und nochmal 2 MB für den Sound mit 66 MHz Taktung. Und Das wirklich Interessante oder ein weiteres interessantes Element bei der Dreamcast Hardware sind die Speichermedien. Ja. Denn da gab es weder DVDs noch CDs, sondern GD-ROMs. Ja, da hat man sich mal wieder mit Yamaha, also Sega und Yamaha, haben in Kooperation mal wieder ihr eigenes Süppchen gekocht. Was heißt wieder mal, halt zum ersten Mal und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Nintendo kocht ja auch gerne mal ihr eigenes Süppchen bei den CDs. Nur Sony setzt gerne mal auf multi-riesen-kooperiertes Zeug oder einfach DVDs. Aber dieses GD-ROM, Giga Disk Read Only Memory, war speziell für die Dreamcast entwickelt und basierte auf K, also Constant Angular Velocity. Das heißt, die Disk dreht sich immer gleich schnell, was dazu führt, dass die Datendichte nach Inhalt abnimmt. Es passt also im Endeffekt weniger auf diese CD, aber dafür beschleunigt die nicht hin und her wie beim PC zum Beispiel, sondern dreht sich immer konstant und ist schön leise. Das kennt ihr auch vom GameCube. Das Einzige, was man da hört, ist, wenn dieser Laser hin und her fährt, um die Daten zu lesen. Genau. Also beim PC muss man sich das so vorstellen, je näher die Daten am Zentrum geschrieben sind, desto schneller muss die CD drehen, damit die gleiche Datenmenge abgerufen werden kann, weil die Unterschiede der einzelnen Aussparungen, die in dieser, wenn man da mit dem Mikroskop drauf gucken würde, immer konstant bleibt. Und bei der Dreamcast ist es halt anders, da nimmt der Abstand zu. Ist das richtig? Der Abstand nimmt zu? Ja, der Abstand nimmt ab. Der Abstand nimmt ab. Der Abstand damit nach außen nimmt ab, weil an den äußeren Plätzen der CD bzw. GD ist das halt schneller, wenn das die ganze Zeit sich dreht und so weiter. Aber wenn ihr das nochmal genau hören wollt, in unserem GameCube-KKK haben wir da sehr, beziehungsweise habe ich da sehr ausführlich erläutert und da werdet ihr nochmal aufgeklärt, falls euch das interessiert. Genau. Generell noch, diese GD-ROM heißt deshalb noch GD-ROM, weil diese Pits, also diese Vertiefungen, in die die Daten darstellen auf der CD, sind einfach näher beieinander als bei normalen CDs, was die Kapazität auf 1,2 Gigabyte erhöht. Nicht schlecht. Im Vergleich, eine normale CD hatte damals 600 bis 800 Megabyte, aber 800 Megabyte auch nur, wenn es schon wirklich extrem Überlänge hatte. Und das Laufwerk hatte 12-fach Speed. Soll ich das auch noch erklären? Weil da gibt es ja auch immer wieder lustige Fragen. 12-fach von was? 12-fach, ganz einfach. Die CDs wurden ja früher in Länge berechnet, ja, also das heißt 70 Minuten Spielzeit. Und ein Einfachlaufwerk kann jetzt diese 70 Minuten in genau 70 Minuten auslesen. Das heißt 70 Minuten Spielzeit bei einer Audio-CD, ja, genau. Nicht bei einer, also nicht das Spiel auf der Konsole hatte 70 Minuten. Und 12-fach Speed kann dann halt 12-mal so schnell auslesen, ganz einfach. Das hat also nichts mit einem imaginären Fixwert zu tun, sondern einfach basiert auf diesen Audio-CDs, wie schnell man die kopieren konnte damals. Genau. Technisch betrachtet hat die GD-Disk noch drei unterschiedliche Datensegmentbereiche. Einmal ein Audio-Track, der dann einem mitteilt, dass die Disk für die Dreamcast ist. Und dann gibt's noch eine Datensektion. Also wenn man die GD-ROM in einen PC einliest, dann wird da eben angezeigt, pass auf hier, wir sind eigentlich ein Dreamcast-Spiel oder ein Dreamcast-Spiel und du musst uns da einlegen. Und manchmal gab's dann eben auch so Zusatzbonus-Sachen wie Wallpaper oder irgendwelche Musiktracks oder so. Und wenn man das dann in den PC eingelegt hat, hat man dann eben tolle Infos bekommen. Und dann gab's eben noch natürlich den Bereich, wo das eigentliche Spiel drauf ist und was eben auch kopiergeschützt war, also so ein spezielles Format hatte. Na, das war nicht wirklich kopiergeschützt, sondern hatte halt einfach nur dieses Spezialformat, wo dichter zusammen war, was damals nicht einfach von irgendwelchen Playern ausgelesen werden konnte. Es gab dann schnell Hacks, wo man mit dem Netzwerkadapter über die Dreamcast selber und das Betriebssystem mit dem Dreamcast-Laufwerk den Kram auslesen konnte. Heute gibt's auch für Linux Treiber und allen Blödsinn. Und es gab dann auch andere Hacks, wo man halt die Firmware von seinem CD-Player geändert hat und so weiter, bla bla bla, damit man das halt kopieren konnte. Das war nicht wirklich kopiergeschützt, was man dann auch schnell gemerkt hat bei der Dreamcast. Mhm. Die Hardware konnte 50 und 60 Hertz ausgeben, also direkt ab Werk sozusagen. Und das war die erste Konsole, die das direkt kann oder konnte. Und es war dann eben auch international so geregelt. Zusätzlich gab es auch noch einen 480p-Modus, das also, was Wii erst jetzt kann, was der GameCube nur bei 5 Titeln konnte oder so. Es gab nämlich einen VGA-Ausgang und dann konnte man, oder beziehungsweise einen VGA-Adapter. Und dann konnte man eben mit einer Auflösung von 640x480 an einem Computermonitor oder eben auch an Fernsehern, da gab es ein paar, die auch einen VGA-Eingang hatten, direkt spielen mit 480p. Und das war wirklich... Sega did what Nintendo didn't. Ja, genau. Und die Spiele konnten das fast alle. Also es gab wirklich nur eine Handvoll Spiele, die diesen 480p-Modus nicht unterstützt haben. Und das war echt beeindruckend zu dem damaligen Zeitpunkt. Diese paar Spiele, die das nicht unterstützt haben, konnte man irgendwie auch noch austricksen. Da gab's noch okay, Max kennt sich aus. Es gab dann noch einen extra SCART-Adapter, aber in dem europäischen Paket, also in dem PAL-Paket, lag natürlich nur so ein RF-Adapter bei. Also das, was wir früher beim Super Nintendo noch beigelegt hatten. So ein Adapter für den Antennenanschluss, genau. In Europa hatte die Dreamcast ein blaues Logo, die orangene Spirale, die man heute kennt und die auch im Internet überall gezeigt wurde, gab es in Deutschland nämlich schon von Tivola Publishing. Die haben so Kinderlernsoftware hergestellt und machen das auch heute noch. Und die haben eben schon genau dieses Logo, deswegen durfte das bei uns nicht benutzt werden. Bei uns in Europa waren die CD-Hüllen auch genau doppelt so dick wie in Amerika, weil die Anleitungen, genau wie bei Nintendo-Spielen, eben mehrsprachig gedruckt wurden. Die Dreamcast hatte an der Konsole selber keinen Reset-Knopf. Man musste stattdessen im Spiel A, B, X und Y, also die vier Standardknöpfe auf den Controller, gedrückt halten und dann Start drücken. Und das bringt einen zuerst ins Hauptmenü des Spiels zurück und wenn man es wiederholte, halt ins Dreamcast-Menü. Wie beim Game Boy. wie wir vorhin schon erwähnt haben, haben wir es überhaupt erwähnt? Die Dreamcast hatte ein Modem dabei und das Modem hatte anfangs in Japan eine Geschwindigkeit von 33,6 Kbits und später ab dem September 99 dann eine Geschwindigkeit von 46 Kbits. 56 Kbits, Entschuldigung. In den USA von Anfang an mit 56 Kbits und in PAL wurde komplett nur mit 33,6 Bit die Dreamcast verkauft, was man aber später nachrüsten konnte mit Third-Party-Zusatz-Hardware, was dann für genau, denn wie beim GameCube lässt sich das Modem austrennen, um Platz zu machen für den extra Breitband-Adapter, beziehungsweise die zwei von Sega offiziell zugelassen. HIT 400 mit einem Realtek-Chip, als auch HIT 300 mit einem Fujitsu-Chip. Juhu, viel Unterschied gibt's da nicht. Es gibt noch einige andere Dinger in Japan und so weiter, die da nur dort funktionierten, aber die beiden oben genannten haben keinen Region-Code und funktionieren deshalb auch in den USA und PAL. Ja, wir haben es jetzt so einfach so gesagt, aber das ist ja schon sehr, sehr innovativ, dass die Konsole von Haus aus ein Modem mitgeliefert bekommen hat und auch ein Kostenfaktor damals gewesen. So ein Modem hat damals unglaublich viel Geld gekostet, wenn man das so gekauft hat. Und es hatte nicht wirklich jeder einen Computer mit Internetanschluss. Und dann hat man sich eine Konsole gekauft, wo auch ein Webbrowser direkt integriert war, womit man also seine E-Mails abrufen konnte. Und es gab auch so einen Online-Service. Und es war wirklich, wirklich innovativ. Und die erste Generation der Spiele, die rausgekommen ist, hatte leider noch keinen Online-Modus, also die Launch-Spiele. Aber danach haben das auch sehr viele Spiele genutzt. Leider war aber die Konsole sehr ihrer Zeit voraus und die damaligen Internetkosten, die waren gesalzen. Ja, was wahrscheinlich auch daran zu sehen ist, dass im PAL nur 33,6 Kbit Modems rauskamen, weil viel mehr konnte sich hier wahrscheinlich eh noch keiner leisten. Beziehungsweise es gab hier noch gar nicht viel mehr. Ja, also der Unterschied, ob man jetzt mit 4 Kilobit pro Sekunde was runterlädt oder mit 6, ist jetzt auch nicht so heftig, oder? Also MP3-Dateien runterladen mit der Geschwindigkeit war sowieso... Ja, damals gab es ja noch kein MP3. Ja. Damals hat man auch noch nicht den ganzen Tag im Internet Musik gesaugt bei iTunes. Man hat es ja gar keine Möglichkeit, das zu speichern. Genau, okay, gehen wir weiter zum Controller. Der Controller sah so ein kleines bisschen so aus wie der Original-Xbox-Controller, also so ein ganz großer Klumpen, aber das war überhaupt nicht schlimm. Der lag so ein bisschen wie der Ur-Gameboy in der Hand, hatte vier Knöpfe wie A, B, X, Y, wie auf dem Super Nintendo, hatte auch einen Analogstick, ein Steuerkreuz und noch einen dreieckigen Startknopf und zwei analoge Schultertasten. und die Schultertasten waren so ein bisschen in Anführungszeichen unten, wie sie waren nämlich auf der Unterseite platziert. Wie so eine Pistole, also wie so ein Trigger, wie der Z-Trigger beim Nintendo 64, so kann man das gut vergleichen. Ja, dann gab's noch zwei Erweiterungsslots und dann noch eben ein Einschub, beziehungsweise dieser Einschub war für die VMU und diese VMU ist die Visual Memory Unit und die war integraler Bestandteil dieses Controllers. Die hat man also da reingeschoben und das war wie eine Memory-Karte, nur mit einem Display. Und dieses Monochrom-Display war eben dafür da, anzuzeigen, wie viel Speicher noch frei war und eben auch dazu da, Minispiele darauf zu spielen. Also diese VMU hatte zusätzlich noch einen Startknopf, einen Select-Knopf und A und B und ein Digitalkreuz. Und es war sozusagen der Mini-Gameboy. Sah so ein bisschen aus wie dieser Pikachu-Mini-Dingsbums, den es von Nintendo mal gab. Nur halt ohne Pikachu. Nur ohne Pikachu. Und jedes Spiel, was seine eigenen Speicherstände da drauf geschrieben hat, konnte eben auch Minispiele da drauf übertragen. Und dann konnte man eben, was weiß ich, irgendwelche klassischen Spiele darauf spielen. Tetris nicht unbedingt, aber Pac-Man oder so. Man hatte bei Sonic Adventure hat man so ein kleines Knuddelvieh drauf bekommen, das musste man pflegen. Genau, so ein Pikachu. Tamagotchi. So ein Tamagotchi, Entschuldigung. Ja, und man konnte die Dinger sogar miteinander verbinden und so weiter und so fort. Und das war echt interessant. Ja, vor allen Dingen ziemlich einzigartig, so eine Kombination von Memory Unit, Mini Game Boy und Controller zu machen. Diese Connectivity, das Einzige, was da nochmal wirklich versucht war, wurde in dem Rahmen, wenn man so sagen kann, mit dem Controller, war ja dieses tolle GBA-Connectivity-Konzept von Nintendo. Ihr wisst schon, 4 GBAs, 4 Kabel, sprich viel Geld für Nintendo, wenn ihr da 500 Euro schon mal für das Zubehör rausgeschmissen habt, um ein Spiel spielen zu können. Aber ja. Die VMU hatte einen kritischen Designfehler und der war, dass man wenn man das spielen wollte, Batterien brauchte. Zwei Batterien und viele User hatten halt die Angst, dass wenn diese Batterien beim Spielen leer gehen, dass dann auch die Speicherstände auf der VMU dann futsch sind. Was nicht stimmt, denn die wurden mit Flash-Memory gespeichert. Die genau, das stimmt ja nicht, aber der Verbraucher hatte Angst um seine Speicherstände. Deswegen wurde dieses Feature dann vom dem geneigten Zocker wenig genutzt. Genau, später kamen dann auch noch so VMUs raus, die eben kein Display mehr hatten. Dann waren es also nur noch MUs, weil es keine Visual Memory Units mehr waren. Und die hatten dann zwar mehr Speicher und so, aber Sega hat eben eingesehen, dass das irgendwie schon ein komischer Designfehler war. Naja. Ja, dermaßen typisch. Ja, man konnte übrigens an die Unterseite von dieser VMU, der Controller hatte ja wie gesagt zwei Erweiterungsslots, auch noch in Rumble Pack anpappen. Oder Jump Pack oder Puru Puru Pack, wie es in Japan hieß. Nintendo Anyone? Es gab dann auch noch so ein Mikrofon, aber zu Zubehör kommen wir ja später auch noch. Wir sind ja immer noch bei 1998, später also vor dem Launch stehen wir immer noch. Wir haben zwar die finale Hardware jetzt, aber wir sind immer noch vor dem Launch. Und später im Lebenszyklus war dann auch noch eine Dreamcast im Gespräch, die ein DVD-Laufwerk eingebaut hatte, die dann aber im Endeffekt nicht rausgekommen ist, aber der Vollständigkeit halber sei sie jetzt nochmal erwähnt. Und die vielen, vielen Sammler-Editionen habe ich ja eingangs schon erwähnt. Aber kommen wir doch jetzt wirklich zum Launch, also springen wir jetzt von der finalen Hardware hin dazu, was hat Sega gemacht? Wie haben die das in Europa verkauft? Wie in Amerika? Hatten die in Japan einen guten Stand? Wie teuer war das? Und so weiter und so fort. Das alles im nächsten Teil. Ja, wir haben jetzt so viel über die Technik gehört und wir wissen jetzt, was der Unterschied zwischen Z-Buffering und dem anderen abgefahrenen Namen ist, den ich mir gar nicht merken kann. Aber das wirklich Interessante oder für mich Interessante passiert hier jetzt erst zum Launch. Und zwar am 27. November 98, also im gleichen Jahr, wo mit der Entwicklung der Hardware begonnen wurde, gab es schon den Launch in Japan. Und das große Problem war, dass einfach viel zu wenige Einheiten zur Verfügung standen. Wie bei der PlayStation 3 heute war die Technik einfach so neu, dass man mit der Produktion nicht hinterherkam. Gerade NEC hatte Probleme, den Grafikchip zu produzieren. Und deswegen hat es auch über ein Jahr gedauert, oder fast ein Jahr gedauert, nämlich bis zum 9.9.99. Da kam die Konsole in Amerika raus und 4 Wochen später dann bei uns, also im Oktober 1999. Interessanterweise hatte Sega trotz des Saturn-Flops die Öffentlichkeit auf seiner Seite. Die Marke war in Japan immer noch stark auf Unterhaltungsmarke etabliert, durch die ganzen Arcades. Und in den USA stand Sega vor allem für Coolness, also Sonic und so. Die haben ja damals immer, Sonic ist viel cooler als Mario, viel mehr Badass-Werbung gemacht. Und in Europa war es eigentlich für Sega viel schwerer, weil Sega hat in Europa bis auf das Master-System nie wirklich einen Erfolg verbuchen können. Genau, dieser Arcade-Aspekt hat in Europa einfach gefehlt. Es gibt halt in Europa nicht diese Arcade-Kultur und das ist eben in Amerika und auch gerade in Japan ein ganz großer Aspekt von Sega gewesen. Nintendo ja zu Super Nintendo-Zeiten hier mit Sega und der gesamten Konkurrenz den Boden aufgewischt und 90% des europäischen Marktes einkassiert. Yeah, Nintendo. Die Message, die Sega also seinen Marketing-Teams intern vermittelt hat, war ganz, ganz klar. Wir wollen Beyond the Hardcore Gamer uns etablieren. Also wir wollen nicht nur den Typen, der den ganzen Tag in den Arcade-Höllen steht und der sowieso schon einen Sega Saturn hatte, sondern wir müssen Leute erreichen, die nicht viel mit Videospielen zu tun haben und die vielleicht im Moment eine PS1 benutzen. Kommt mir bekannt vor, dieser Marketing-Spruch. Ja, die im Moment eine PS1 benutzen und jetzt sich aber eine Dreamcast kaufen sollten. Und man setzt eben ganz klar auf den Massenmarkt. Das hat man versucht in Amerika, indem man ganz viel Fernsehwerbung geschaltet hat. Viel mehr, als es sonst nötig und auch üblich war. Und gerade zum Launch hin, also die Fernsehwerbung gab es so in etwa 3 Wochen lang vor dem Launch. Und nach dem Launch gab es erstmal keine Fernsehwerbung mehr. Das hat sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt. Aber es gab noch ein zweites Standbein dieser Werbekampagne, und zwar Displays in den Geschäften. Also das, was ihr im Mediamarkt oder im Saturn oder in irgendeinem anderen Elektrofachmarkt kennt, dass da eben eine Konsole mit einem Fernseher steht und man darf es ausprobieren. Und das gab es eben in Japan und Amerika sehr, sehr, sehr stark. Und man hat eben gedacht, wenn jetzt jemand wirklich diese krasse Grafik mal sieht und damit gespielt hat und die Spiele auch ausprobiert hat, dann kauft er auch unsere Konsole. Der Werbeslogan in Amerika lautete It's Thinking, also sie denkt. Und in Deutschland war der Werbespruch bis zu 6 Milliarden Spieler. Das setzte eben dann ganz klar auf diesen Online-Modus. Und in Deutschland und in Europa generell war eben der Fokus der Werbekampagne klar auf dieses Online-Gaming gerichtet. Ihr habt zum Beispiel noch den Werbespot aus dem Anfang des Podcasts im Hinterkopf. Das war eine Werbespot-Reihe, die im Fernsehen geschaltet wurde von Sega. In verschiedenen europäischen Ländern wurden andere europäische Länder eben karikiert und dargestellt. Also dieser Werbespot über Deutschland lief dann in Frankreich und in England und die wurden eben dazu angeheizt, gegen die Deutschen im Internet zu spielen. Und wir wurden eben angeheizt, gegen die Franzosen und Engländer zu spielen. Man hat halt von jedem Land die Vorurteile genommen, hat dann halt eine Werbung draus gemacht, ob es dann das jeweilige Land so toll war, als das Ergebnis gesehen hat. Na gut. In Amerika gab es dann direkt vor dem Launch, also kurz vor dem 9.9.99, dieses Datum wurde auch in der Werbung so ausgeschlachtet. Dieses Datum ist grauenhaft. Das ist jetzt wie mit den Olympischen Spielen, die am 8.8.2008 um 8.08 Uhr starten. Tja, und danach ist am 11.11. um 11.11 Uhr Karneval. Naja, der CEO von Sega musste nämlich, also der amerikanische CEO, musste das Unternehmen 2 Wochen vor dem Release der Dreamcast verlassen. Und zwar hat er sich ein bisschen mit seinem Vorgesetzten aus Japan gestritten und hat eben gesagt, nee, wir bringen die Konsole jetzt so raus, wie wir das wollen. Und die Japaner wollten das aber nicht. Und, das Problem war aber, ciao. Die Mitarbeiter von dem CEO, die standen hinter dem und die haben trotzdem weiter seine Strategie durchgeführt und haben eben gesagt, ja, wenn der jetzt geht, machen wir aber trotzdem so weiter, wie wir den Launch schon geplant haben. Es geht ja auch schlecht, dass man 2 Wochen vor Launch einer Konsole sagt, wir schmeißen das jetzt alles um. Das wäre ja der direkte Tod der Konsole gewesen. Naja, dann kam er aber. Wir kaufen es jetzt in rosa Packung mit Plüschschleifen. Dann kam der Launch irgendwann und die Konsole hatte den Standardpreis für eine neue Konsole, nämlich 199 US-Dollar oder eben damals 399 D-Mark. 16 Spiele gab es zum Release, das war schon eine hohe Hausnummer, die nur irgendwann von der PlayStation 2 übertroffen werden sollte. Aber 16 Spiele zum Release zu haben, ist schon echt heftig. Und die Verkaufszahlen gingen dann auch durch die Decke, oder Ivo? Ja, in den USA wurden in 2 Wochen über 500.000 Einheiten verkauft. In Japan konnte man in einer Woche über 300.000 Einheiten verkaufen. Ebenfalls ein Rekord, man hat damit die PlayStation 1 vom Thron gestoßen. Die hat zuvor mit 100.000 Einheiten in einer Woche in Japan anführen konnte. Und Sega machte in der ersten Woche mit den verkauften Spielen mehr Geld, als ein Star Wars Kinofilm in einer Woche einspielte. Ich glaube, es waren irgendwie 130 Millionen US-Dollar. Genau. Das ist also das, ich glaube, inzwischen hat es der Herr der Ringe oder so, hat dieses erste Wochen-Einspielergebnis geknackt. Aber Sega hat damit damals richtig viel Werbung gemacht, dass die eben so viel eingespielt haben. Und finanziell ging es dann auch dem Unternehmen erstmal wieder gut, denn offensichtlich kam sie gut an. Das Problem war, dass unter den 16 Launch-Spielen und auch später im Verlauf der Dreamcast kein Electronic Arts-Titel dabei war. Electronic Arts hat nämlich gesagt, nö, wir haben auf dem Saturn so viel Verlust eingefahren, wir bringen nichts mehr für euch. Edgy Badge. Und dann musste Sega sich was einfallen lassen und die haben dann eine eigene Sportserie entwickelt. Also es ging ja gerade um die EA Sports Titel, die gefehlt haben. Und die haben dann die 2K Sports Reihe entwickelt und dann gab es nämlich NFL 2K und NBA 2K und diesen ganzen amerikanischen Sport. Und es kam sogar so weit, dass sich NFL 2K besser verkaufte als NFL 2000 von Electronic Arts, einfach weil die Konsole oder die Konsolenversion so eine gute Grafik hatte von NFL 2K und damit die ganzen Fans aus Amerika angesprochen hatte. Also das erste Jahr, das erste halbe Jahr, beide Daumen hoch für die Dreamcast, es startete super. Denn Tatsache war, weder irgendeine Next-Gen-Konkurrenz war vorhanden, man kämpfte ja nur gegen die Last-Gen PlayStation 1 und das Nintendo 64, was ja grandios gefloppt war und für das sich inzwischen eh keiner mehr interessierte, außer ein paar Hardcore-Nintendo-Fanboys. Hallo Max. Bestimmt. Und die PlayStation 2 war ja noch nicht mal angekündigt, als die Dreamcast released wurde. Man munkelte zwar in der Gerüchteküche, dass Sony irgendetwas planen würde, aber wirklich etwas zu hören bekam man davon nicht. Und Erfolg war die Dreamcast nicht zuletzt, weil Peter Moore zu der Zeit Chief Operating Officer, also COO, bei Sega war. Also der Geschäftsführer für das Tagesgeschäft sozusagen, wenn man das mal auf Deutsch übersetzen will. Was jetzt auch nicht viel mehr Sinn ergibt, aber hey. Ja, der Unterschied zwischen CEO und COO ist eigentlich sehr, sehr marginal. Also der Chief Executive Officer ist nochmal über dem Chief Operating Officer, der eben jetzt Peter Moore war. Aber eigentlich in dem deutschen Rangsystem, ich habe jetzt BWL nicht studiert, aber im deutschen Rangsystem wäre das eigentlich gleichwertig oder hätte den gleichen Begriff. Oder Max, du studierst doch BWL, du musst das doch wissen. Ach, die geben sich doch alle die Namen, die sie haben wollen. Also hier gibt es ja 30 Milliarden Chief Operating, sonst noch was und CEOs. Da macht ja alles keinen Unterschied. Habt ihr gelesen, dass der Jay Allard, der für Xbox Marketing früher zuständig war, jetzt bei Microsoft der Chief Experience Officer ist? Und der jetzt das Kürzel CXO hat, das ist cool. Das ist cool. Also, oh, sage ich ja, die geben sich alle selber Namen, damit das irgendwie cool klingt oder damit sie... Ich bin der CXO LMPK. Ich würde sagen, du bist der IVO vom Nintendo Cast. Auch genannt der IVO. Besser als der MAX. MAX hört ja verdammt cool an, hört sich nur nach Kompetenz und Professionalität an. Naja, kommen wir ja. Aber zurück zu Peter Moore. Der hat ja damals den Dreamcast durch seine Rolle da groß gepusht und auch viel zum Erfolg des Launches und alles beigetragen. Und später hat er dann bei Microsoft gearbeitet und war mit für die Xbox verantwortlich bei der Microsoft Entertainment and Devices Division. Und heute arbeitet er jetzt bei EA Sports und hat da mehr oder weniger auch wieder irgend so ein CE-Dingenswummens-Posten. Auf jeden Fall ein hohes Tier, Chef. Aber nachdem wir jetzt so viel Tolles über die Dreamcast erzählt haben, ist es auch eigentlich verwunderlich, dass die Dreamcast doch heute eigentlich gar nicht mehr existent ist, beziehungsweise so gefloppt ist. Denn dummerweise erschien die doch dann irgendwann die PS2 und dank der PS1, die ja so erfolgreich war, hatte sie einen sehr hohen Stellenwert bei den Gamern und genau im März 00... Vor allen Dingen hatte sie eine Sache. DVD. Nämlich einen DVD-Player, genau. Obwohl, und noch eine andere Sache, nämlich Rückwärtskompatibilität, also Backwards Compatibility. Und das war das, was der Dreamcast das Genick gebrochen hat. Dazu kam aber noch, dass man durch ja virales Marketing nachgeschmissen bekommen hat, dass die PlayStation 2 in manchen Ländern gar nicht verkauft werden dürfte, weil sie so rechenintensiv ist und damit Supercomputer ablösen konnte. Also man hat halt total viel von dieser Hardware gehalten, dass sie unglaublich leistungsfähig ist und das Next-Generation-System ist. Hat ja damals auch der jetzige CEO von Sony gesagt, dass die PS2 die Next Generation eingeläutet hat und nicht die Dreamcast. Dieses virale Marketing war echt schrecklich früher. Ich musste wirklich auf dem Schulhof, haben mir Leute Sachen an den Kopf geworfen, was die PlayStation 2 angeblich kann. Also es gab ja Final Fantasy 7 oder so auf der ersten PlayStation mit vorgerenderten Sequenzen und dann wurde von Sony behauptet, sowas kann die PlayStation 2 in Echtzeit und es war echt schrecklich. So eine, sag ich mal, scheiß Laberei, die wurde sowas von in die Höhe getrieben mit der PlayStation 2. Ich stand immer nur daneben, hab mir den Kopf gekratzt und ja, komm, ihr habt recht, konnte man nichts machen. Die PlayStation 2 ist zwar mit $100 mehr eingestiegen in den Konsolenmarkt, nämlich mit $299, also das ist ja mehr als alle Konsolen vorher gekostet haben. Ich glaube, es gab noch irgendwie eine Konsole, die mal ein bisschen mehr gekostet hat, aber die Standardkonsolen kosten in Amerika zum Launch $199 und das wurde durch den DVD-Player eben irgendwie wieder ausgelöst und auch nach einem Dreivierteljahr gab es, glaube ich, die erste Preissenkung. Naja, 27 Launch-Titel wurden in Amerika mitveröffentlicht und das ist eine extrem abgefahrene Menge an Titeln. Und hinzu kommt eben noch die Kompatibilität mit den PlayStation 1-Spielen. Und die PlayStation 1 hat auch in ihren letzten Monaten nicht mit Blockbustern gespart. Also da gab es einiges, aus dem man auswählen konnte und warum man auch eine PlayStation 2 kaufen konnte, wenn man noch PlayStation 1-Titel spielen wollte. Naja, trotzdem die PlayStation 2 so teuer war, brach innerhalb von 4 Wochen der komplette Absatz der Dreamcast-Hardware in Japan ein. Zwar wurden noch Spiele verkauft, aber die Hardware lag einfach nur noch wie Steine im Geschäft und es hat keiner mehr gekauft. Also es war wirklich nicht so, dass jetzt so das um 10% zurückgegangen ist, sondern komplett der ganze Verkauf war weg. Genau durch dieses virale Marketing, weil man halt gesagt hat, die ist viel leistungsfähiger als alles andere, was vorher da war. Und dann hat sich kein Schwein mehr für die Dreamcast interessiert. Genau. Dummerweise. In den USA begegnete Sega Amerika der PlayStation 2 mit massiven Preissenkungen. Also die haben aus diesen Erfahrungen in Japan versucht zu lernen. Und die haben die Konsole auf $100 gesenkt und dann sogar auf $50, als der Kampf aussichtslos gewesen ist. Aber trotzdem musste man die Produktion einstellen und die Konsole wurde auch in Amerika einfach nicht mehr gekauft. Natürlich hat man dann zum Preis von $50 und auch mit Spielbundles und so noch einiges absetzen können. Aber Sega hatte sich selbst zum Ziel gesetzt, 5 Millionen Konsolen in Amerika im Markt zu haben, damit die wenigstens überleben und die Firma weiter bestehen kann. Aber das haben die trotz dieses $50 Preispunktes nicht erreicht. Insgesamt hat sich die Konsole knapp 10 Millionen Mal auf der ganzen Welt verkauft und irgendwas musste Sega machen. Was haben die denn dann gemacht? Ja, Sega entschied sich halt kurz vor der Insolvenz, das Hardware-Geschäft komplett aufzugeben und Hiobsbotschaft für jeden Sega-Fan. Man entschied halt, Sonic auf allen Konsolen rauszubringen, beziehungsweise alle Titel für die anderen Konsolen zu porten. Und das hieß auch, dass Sonic auf einmal für Nintendo Machtgeschwindigkeiten aufbrachte. Hell froze over. Der geneigte Nintendo-Fanboy fühlte sich halt bestätigt, dass Nintendo die bessere Marke ist. Auch wenn Nintendo gerade genauso gegen die PlayStation 2 abluste. Nicht genauso, aber. Noch extremer. Hinzu kommt, dass der frühere Firmengründer, der kurz zuvor verstorben war, also bevor die Dreamcast eingestellt wurde, der Firma $700 Millionen vermacht hat als Erbe. Und das floss eben zurück in die Unternehmenskasse. Und Sega hat sich jetzt eben überlegt, bauen wir eine neue Konsole daraus oder rüsten wir das komplette Unternehmen eben um? Und man hat sich dann im Endeffekt dazu entschieden, komplett auf Software zu setzen. Die Franchises, die Sega aufgebaut hatte, was nicht wenig waren, also Sega hat ja auch durch die ganzen Arcade-Ableger in den Spielhallen richtig viele Marken, wurden so ein bisschen aufgeteilt. Zum Beispiel gab es Virtua Fighter nur noch für die PlayStation 2 und Panzer Dragoon gab es dann für die Xbox und komplett exklusiv auf der Xbox. Und andere Titel, wie zum Beispiel Virtua Tennis oder eben Sonic, wurden dann Multiplattform und auf ganz vielen verschiedenen Plattformen veröffentlicht. Was noch hinzukommt, ist, dass alte Dreamcast-Spiele auch nochmal portiert wurden auf die Konkurrenzsysteme oder die ehemaligen Konkurrenzsysteme. Zum Beispiel gab es Crazy Taxi auch für den GameCube oder auch Phantasy Star Online kam nochmal für den GameCube raus in der gleichen Version. Und auch für die Xbox. Gleichzeitig wurde Sega Deutschland und auch andere europäische Niederlassungen aufgelöst. Es wurden also diese Software-Sachen über Drittanbieter vertrieben. Ich weiß gar nicht, wer das in Deutschland gemacht hat, ob das EA gemacht hat. Big Ben. Haben dann eben in Deutschland und im restlichen Europa den Vertrieb übernommen. Heute gibt's übrigens wieder Sega Deutschland. Ich glaube, seit anderthalb Jahren oder seit zwei Jahren gibt's die wieder. Aber damals wurde das eben alles eingestampft. Naja, heute gibt es aber noch Dreamcast-Entwickler, auch wenn die Konsole jetzt schon seit 2001 nicht mehr hergestellt wird, gibt es trotzdem noch eine Entwicklergemeinde, vor allen Dingen unter den Fan-Entwicklern. Und das kommt vor allen Dingen daher, dass man so einfach für die Dreamcast programmieren kann. Wir haben es am Anfang gesagt, es gibt offiziell zwei Software-Development-Kits, einmal von Windows oder von Microsoft und einmal von Sega. Und es gibt aber noch drei weitere, die von Fans oder von Open-Source-Communities hergestellt wurden, auf die man auch zurückgreifen kann, die kein Geld kosten und über die man ganz einfach Spiele programmieren kann. Noch ein Grund, warum es so beliebt ist, für die Dreamcast zu programmieren, ist, dass man die Konsole, also die Hardware, nicht modifizieren muss, um darauf gebrannte CDs abzuspielen. Man kann also selber ein Programm schreiben, das einfach auf CD brennen, in die Dreamcast legen und fertig. Naja, aber darüber sollten wir auch extra mal einen Podcast machen, weil ich glaube, wenn wir da jetzt noch intensiver drauf eingehen, dann reden wir noch zwei Stunden weiter. Yeah. Das wirklich Interessante sind ja die Spiele und das Zubehör. Ich glaube, wir können direkt mit dem Zubehör anfangen. Denn wir haben gerade schon am Anfang gesagt, diese Visual Memory Unit war ja das Zubehör, was auch von Anfang an existierte und mitgeliefert wurde. Ivo hat auch schon gesagt, es gab ein Rumble Pack und wir haben es auch schon angedeutet, dass es eben VGA-Kabel gab, also die Möglichkeit mit 480p auf den Fernsehern, die das unterstützen, oder auf einem Computermonitor zu spielen. Was gab es denn noch für Zubehör? Max hat da, glaube ich, noch was rausgesucht. Ja, unter anderem gab es noch die Angelroute, die war neu. Man konnte halt mit der Angelroute angeln. Hey, wer hätte es gedacht? Es gab einen Rad an der Seite dieser Route und das hat halt die Kordel simuliert. Und wenn man in einem der wenigen Angelsimulationsspielen halt einen Fisch an der Leine hatte, musste man das Ding zurückziehen und dann ganz schnell eine Kordel drehen. Und es war quasi der Urvater der Wiimote. Und ganz im Groben, also jetzt bitte nicht schlagen, es ist leider so. Und es gab noch die Rasseln. Ja. Die, Samba de Amigo. Eine Rasse links, genau, eine Rasse links, eine Rasse rechts, Samba de Amigo in die Konsole geworfen und dann konnte man losrasseln. Das Prinzip kennt man heute aus Guitar Hero. Man musste halt vorgegebene Rhythmen im richtigen Takt runter rasseln. Das hört sich jetzt zwar leicht an, nur mit zwei Rasseln in der Hand, aber die Koordination mit links und rechts im richtigen Takt, das ist sehr schwer. Die kommen jetzt übrigens zurück auf die Wii, die Rasseln. Richtig, ja. Ich freue mich auch schon. Es ist ein Riesenhype, glaube ich, auch schon unter den Sega-Fans, weil das Spiel wirklich so gut ist und die Tracklist für den Wii-Teil auch wirklich, wirklich interessant ist. Es sind halt so gute Laune-Samba-Titel, was weiß ich, Macarena und so hat man da mitgespielt, also die ganzen 90er-Jahre-Hits. Und das ist halt super lustig mit Freunden, aber auch alleine. Man steht dann da und... Dazu kommt aber auch noch, dass der Magnus mir vorhin verraten hat, dass diese Rasseln bei eBay mittlerweile horrende Preise entwickelt haben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt verändert hat, nachdem das für Wii angekündigt wurde, aber ich gehe einfach mal davon aus. Denn gerade Dreamcast-Zubehör, auch die ganzen Lightgun-Shooter, auf die wir ja heute jetzt nicht so eingehen können, weil die zum Teil noch indiziert sind, die aber auch auf der Dreamcast ihren Höhepunkt ihres Schaffens hatten, laufen alle für so hohe Preise bei eBay. Also man kann richtig viel Geld ausgeben, um sich Dreamcast-Zubehör zu kaufen. Das wahrscheinlich die Krönung dieses ganzen Zubehör-Hypes ist wahrscheinlich so ein Prototyp von einem ZIP-Laufwerk, was die Firma iOmega, die früher diese ZIP-Disketten hergestellt haben, mal entwickelt hat, um das für die Dreamcast eben in Masse zu produzieren. Das gab's mal bei eBay und das ist für über $10,000 verkauft worden, boah, dieser Prototyp. Und es gibt wirklich sehr potente Dreamcast-Sammler, die für sowas eben richtig viel Geld ausgeben. Abgefahren. Ja, aber das zeigt ja auch, wie groß die Fan-Community heute noch ist. Kommen wir also nun zu den Spielen der Dreamcast. Insgesamt gab es über 300 Spiele, die innerhalb von zwei Jahren erschienen sind. Die Dreamcast hatte einen sehr breit gefächerten Genre-Mix und eigentlich war für jeden Zocker etwas dabei, von RPGs bis zu Sportspielen. zum Shooter, zu den Jump'n'Runs, zum Survival-Horror, wirklich alles war vertreten und auch mit Klasse eigentlich. Aber wie leider bei Sega und bei jeder Konsole von Sega sehr üblich, gab es halt nicht die absoluten Oberkracher, die es auf anderen Konsolen immer gab. Also die wirklich richtig dicken System-Seller, wie zum Beispiel ein Metal Gear Solid 1 für die PlayStation 1 oder ein Mario 64 für unsere allseits geliebte Lieblingshasskonsole von Nintendo. Du magst den N64 nicht, vielmehr das N64. Also ich finde das toll. Ich auch. Ich finde die Hardware scheiße, aber die Konsole ist geil. Spiele. Ja, dann geh doch und spiel dann Metal Gear Solid auf Deutsch. Wenn dir die Synchro so toll gefällt. Also ich bleib auch lieber bei meinem kaputten N64-Controller. Du Sony-Fanboy. So. Ivo will wieder ablenken, aber ich lasse ihn keine Chance. Deswegen komme ich jetzt erstmal direkt zu Shenmue, der absolute Titel, der so raussticht aus dem Sega Dreamcast. Ja, vor allen Dingen die Produktionskosten stechen heraus. Genau. Dass die Sega allein schon bankrott gemacht haben wahrscheinlich. 70 Millionen US-Dollar. 70 Millionen, so viel kosten gerade mal Hollywood-Filme mit den absolut neuesten CGI-Effekten. Na gut, Sega hatte das Geld, also wohl, ob sie es wirklich hatten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollte das Spiel eigentlich ein neues Genre, das Free, Full, Reactive, Ice Entertainment Genre ankündigen oder einläuten. Leider, ja, es war sehr innovativ für seine Mittel, aber es entsprach dann doch mehr einem Action-Adventure mit sehr innovativen Dingen, wie zum Beispiel der Held konnte Geld verdienen, musste da für sein Geld arbeiten, dann konnte halt in der Stadt sich dafür Nahrung kaufen. Und ist halt seiner der Storyline gefolgt. Die Storyline war, dass sein Vater umgebracht wurde und jetzt muss er den Mörder seines Vaters finden. Der Mörder hat auch noch einen sehr alten Spiegel mitgehen lassen. Was es mit dem Spiegel auf sich hatte, erfährt man halt im weiteren Verlauf des Spieles. Eigentlich war Shenmue angelegt an eine große Reihe. Viele Kapitel waren eigentlich geplant und der erste Teil Spieltagen, also sollte das erste Kapitel sein und es folgte ein Nachfolger, der bis Kapitel 5 dann schon ging, aber die Spiele haben sich nicht wirklich gut verkauft und deshalb wurde von einer weiteren Entwicklung der Serie abgesehen, auch für die anderen Konsolen. Ja, nicht gut verkauft ist ja auch relativ, ne? Also ich glaube, das Spiel hat sich über 2 Millionen Mal verkauft und das ist für ein... Bloß waren die Spiele nicht teuer genug, denn um diesen Break-Even-Point zu erreichen, wo man also plus minus null macht... Hätte jeder der 10 Millionen Dreamcast-Besitzer 2-mal Shenmue kaufen müssen. Aber das Shenmue führte auch die Quicktime-Events ein. Quicktime-Events kennt man aus Resident Evil 4, das populärste Beispiel. Und aus jedem anderen Spiel heutzutage sind ja. Die auch total overused. Also in jeder Ecke darf ich Tasten drücken. Wenn man zum Beispiel einen Gang runterläuft und da ist eigentlich nichts Besonderes, auf einmal kommt ein riesiger Steinbrocken hinter einem, man muss ganz stark auf A drücken. Wenn man es nicht schafft, dann wird man halt von den Steinen überrollt und muss das halt nochmal machen. Innovativ für diese Zeit, heute leider ein bisschen zu oft. Ja, es gibt Gerüchte, dass Shenmue für Wii umgesetzt werden soll, beziehungsweise portiert werden soll, dass Sega daran arbeitet. Und das ist nicht unrealistisch. Von vielen wird Shenmue als das beste Spiel angesehen. Also vor allen Dingen Leute, die das damals erlebt haben, sind heute riesige Fans davon. Neutralere Beobachter, also solche Top 100 aller Videospiele-Listen, setzen dieses Spiel eher so zwischen Platz 20 und 30 an. Also es ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Videospiele der bisherigen Geschichte, aber nicht unter den Top 3 anzusiedeln. Also es gibt bestimmt Leute, die das auch behaupten würden, aber es ist bestimmt eines der besten Adventures und eines der besten Rollenspiele. Ein weiterer wichtiger Titel auf der Dreamcast war Resident Evil Code Veronica. Das war das erste 3D Resident Evil. Der Spieler spielt anfangs Claire Redfield, das ist die Protagonistin aus Teil 2. Und der Bruder von ihr, Chris Redfield, der wird ab der zweiten Hälfte des Spiels spielbar. Und ja, die dramatischen Kamerafahrten wurden eingeführt, die man jetzt auch noch aus den RE4 Zwischensequenzen kennt. Und das Ganze wird eben eher Action Survival-Horror anstatt vorher vorgerenderte Hintergründe. Später gibt's dann noch Portierungen auf die PlayStation 2 und den GameCube. Spielprinzip blieb eigentlich bei, außer halt, dass man keine vorgerenderten Hintergründe mehr hat, vor dem man halt hin und her gelaufen ist, sondern wirklich Kamerafahrten möglich waren. Und ich fand eigentlich das Schrecklichste an diesem Spiel ist, relativ am Anfang musste man einen Gang lang gehen und den konnte man nur lang gehen, wenn man vorher alle möglichen Waffen und alle Metallgegenstände abgegeben hat. Natürlich rannten Resident Evil typisch überall Zombies und anderes Viehzeugs rum und da gibt man nicht ganz so gerne seine Waffen her und das macht dann schon einen leicht schaurigen Eindruck. Eine Metacritic hat das Spiel auch bekommen, 94%. Überdurchschnittlich, spätere Portierungen für unter anderem PlayStation und GameCube gab es auch noch, aber die wurden halt nicht so gut bewertet, weil das Spiel zu dem jeweiligen Zeitpunkt dann auch schon sehr gealtert ist. Dann haben wir noch Sonic Adventure 2 im Angebot, besser als Teil 1 und deshalb behandeln wir auch Sonic Adventure 2 und nicht Sonic Adventure Teil 1. Man konnte diesmal nicht nur Sonic spielen, sondern auch seine Freunde Tails und Knuckles und so weiter und so fort. Und da schreien dann auch schon viele Fans, da hat's angefangen mit dem ganzen 5 Billiarden Freunde, bla blubber, die alle immer verrückter aussehen, die kein Mensch braucht. Da heulen die Sonic-Fans ja immer rum, gibt uns einfach nur Sonic und nicht, was weiß ich, fälsches, zugedröhnte Eichhörnchen von um die Ecke. Zudem kann man auch noch die vermeintlich böse Seite als spielbare Charaktere dazu halten, mit Shadow, Rogue und Dr. Eggman. Ja, als Shadow und Sonic-Mission waren vornehmlich durch ein Level so schnell wie möglich zu rennen. Rogue und Knuckles waren damit beschäftigt, in Mario 64-like Level alle Edelsteine zu sammeln. Und Tails und Dr. Eggman war pure Mac-Action. Alles, was sich bewegt, wurde ja einfach weggepustet und in die Hölle geschickt. Also nicht Mac-Action im Sinne von Macintosh, sondern vom Mech, also diesem Kampfroboter. Sowas von klar, dass diese Anmerkung von dir kommen muss. Ja, ich will's ja nur. Bevor ja, das hier falsch. Heute im iTunes Store für ein Sonderangebot für nur 9,99 €, das neue Album. Tails und Dr. Eggman. Nein, das Spiel an sich hatte sehr viel Abwechslung all dem Spieler geboten, im Gegensatz zu anderen Sonic Adventure, wo man nur von A und B so schnell wie möglich rannte und dann irgendwann mal aufgehalten wurde, weil man in den Gegner oder unfair platzierten Stacheln gerannt ist. Aber leider waren dann diese anderen Levels, wo man nicht von A nach B gerannt ist, teilweise nicht wirklich gut designt und diese Suchlevel waren sehr langweilig auch und diesen Adrenalinrausch, den man mit Sonic oder Shadow dann hatte, der ist dann irgendwie flöten gegangen. Sonic Adventure 1 und 2 gab es übrigens auch für den GameCube, also falls ihr nur einen GameCube besitzt, könnt ihr da auch nochmal reinspielen. Metacritic war 92%, also auch wunderbar gute Bewertung und auf jeden Fall 5 oder 10 Euro, für die man es heute bekommt, wert. Und sowieso die Dreamcast-Version dürfte man, glaube ich, auch in dem Rahmen definitiv bekommen. Dann noch die letzte Empfehlung von uns ist Skies of Arcadia und das ist nämlich ein ganz klassisches Rollenspiel. Gibt's das nicht auch für den GameCube? Ist das nicht auch umgesetzt worden? Ja, genau. Skies of Arcadia Legend hieß das auf dem GameCube, hat ein paar zusätzliche Extras. Darauf komme ich aber gleich noch kurz zurück. Also Skies of Arcadia, typisches RPG, rundenbasierte Kämpfe, Oberwelt, EXP-System, das ganz typische Programm für RPGs. Man spielte den jungen Luftpiraten Weiß und der war halt mit seiner Crew unterwegs und hat in der Luft immer die imperialen Flotten ausgeraubt. Nach einem kleinen Ausflug zu einer anderen Insel wird die Basis angegriffen und die Crewmitglieder verschleppt und da muss man halt zu einer Rettungsmission aufbrechen und ganz genre-typisch bricht das Ganze in ein totales Chaos aus. Man muss die Welt vom Untergang retten und ganz dramatisch. Ein rundenbasiertes Kampfsystem gab's. Man hatte einen geteilten Pool an Aktionspunkten und man musste taktisch agieren, welcher Charakter heilt denn jetzt, welcher Charakter macht einen dicken Feuerzauber und bleibt da für den dritten Charakter überhaupt noch was übrig, dass der überhaupt machen kann oder kann er nur verteidigen. Dramatische Luftschiffschlachten gab es auch noch, die der Spieler selber zu bestreiten hatte mit einem ähnlichen System. Relativ interessant für diese Zeit, heute leider schon sehr angegrauter Spiel. Wie vorhin schon erwähnt, gab es einen GameCube-Port, Skies of Arcadia Legends, hatte einige zusätzliche Extras. Eine gesenkte Zufallskampfrate, weil auf der Dreamcast hat man wirklich jede 3 Schritte ist man angegriffen worden und geht man in Dungeon, da wirklich, man braucht dafür 3 Stunden, bis man da fertig war und immer die gleichen Gegner. Also wenn ihr schon mal so ein altes Oldschool-RPG gespielt habt, dann werdet ihr wissen, wovon ich gerade spreche. Und mein Höhepunkt. Das macht doch Spaß. Nee, macht keinen Spaß. Wenn man ganz viel Zeit hat, dann macht doch Spaß. Also das, du bist mitten im Dungeon und noch einer, ja, aber das und noch einer und noch einer und du hast keine Tränke mehr und nichts mehr, obwohl du vorher alles vollgepackt hast und dann kippst du tot um und du kannst nur in der Stadt speichern und darfst alles nochmal machen, die letzten 3 Stunden. Ja. Das ganze System, wenn man nicht so aufgelevelt war, war halt sehr schleppend und das war dann nicht mal so lustig. Deswegen empfehle ich, wenn ihr es spielen wollt, unbedingt den GameCube-Port. Und der Höhepunkt des Spiels ist eigentlich ein Überlebenskampf des Protagonisten auf einer verlassenen Insel à la Robinson Crusoe. Und ja, der Charakter nimmt halt während dieser Zeit sehr prägende Charakterzüge auf und die Figur entwickelt sich weiter und als Spieler ist das dann doch schon sehr toll, aus diesem starren Spielkorsett rauszukommen und dann halt so eine starke Wandlung der Figur mitzubekommen. Eine Metacritic hat das Spiel von 90% und eine klare Empfehlung meinerseits. Guckt euch das mal an. Okay, das waren unsere Tipps, also unsere Spieltipps. Das meiste von den Tipps bekommt ihr eben auch inzwischen auf PlayStation 2 oder GameCube. Ja. Ansonsten fassen wir doch nochmal das heutige KKK so ein bisschen zusammen. Also wir haben geklärt, dass die Dreamcast in ein ganz, ganz schwieriges Umfeld geboren wurde und auch die Entwicklung der Hardware nicht gerade geradlinig war. Es gab ja zwei verschiedene Prototypen, die da entwickelt wurden. Im Endeffekt hat man sich dann für die japanische Version entschieden. Der Launch lief super, das erste Jahr lief noch besser. Dann auch im ersten Jahr kam dann direkt Shenmue und andere Blockbuster für die Dreamcast. Leider kam dann die PlayStation 2, hat das Ganze wirklich ohne großen Aufwand einfach so zerschlagen. Und der Fall ging dann relativ schnell und heute ist Sega eben einfach nur noch Softwareentwickler. Trotzdem gab es ganz viel Zubehör. Und auch gar kein so guter Mann. Ja, es gibt schon einige, also ein paar Blockbuster gibt's ja schon noch und ich glaube auch das BioWare-Sonic-Spiel für den DS wird interessant. Aber Segas interne Studios sind nicht mehr so für die Qualität bekannt. Also AM2 war ja früher das große interne Studio und was da rausgekommen ist, war meistens 90%ig und mindestens ein Millionenzeller, aber leider ist das heute nicht mehr so. Nee, naja. Sonic muss ja richtig bluten, also der macht ja für die Entwicklung seiner nur noch Kackspiele. Der macht inzwischen jeden Scheiß. Der mit, ist sogar bei den Olympischen Spielen. Sich seine Drogensucht zu finanzieren. Wenn ein Protagonist schon als olympischer Charakter auftritt, dann ist es mit der Marke nicht mehr weit her. Ja. Hallo an Mario und alle anderen. So, du wolltest doch mal irgendwann einen Job bei Nintendo haben, Markus? Ja, ja nee, okay. Also fassen wir zusammen. Sehr, sehr viele gute Spiele. Die besten Spiele gibt's aber inzwischen auf anderen Konsolen. Trotzdem gibt's die Konsole relativ günstig bei eBay. Falls ihr mal zuschlagen wollt, tut das. Ihr tut auf jeden Fall eurem Spielerherzen das Richtige an. Man kann auch die 3D-Grafik sich heute noch angucken. Bei manchen Konsolen ist das ja eher ein Augenkrebs. Aber bei der Dreamcast macht es auf jeden Fall Spaß. Und wir gehen in einem gesonderten Podcast nochmal auf die ganze Entwicklerszene ein, die wirklich sehr, sehr umfangreich ist, auch heute noch. Ich glaube, vor 2 Monaten ist erst das letzte Spiel in Japan rausgekommen für die Dreamcast. Und also privat entwickelt. Und ich glaube, da müssen wir nochmal ausführlich drauf eingehen. Ansonsten würde ich sagen, noch einen schönen Sonntag. Beziehungsweise am nächsten Sonntag haben wir ein ganz spannendes Thema. Das müssen wir noch eben erwähnen. Und zwar besteht das Thema eigentlich daraus, dass wir eure Meinungen haben wollen zur E3. Die E3 beginnt nämlich nicht am nächsten Sonntag, sondern am nächsten Montag, also jetzt morgen in 8 Tagen. Und da wollen wir von euch wissen, was erwartet ihr von Nintendo, von der E3? Erwartet ihr, dass Reggie sein Versprechen hält und jetzt sich wirklich an die Core-Gamer richten wird mit 1-2 Titeln oder vielleicht auch 10 Titeln? Oder erwartet ihr, dass ein neues Wii Fit vorgestellt wird und Nintendo die endgültige Vercasualisierung. Genau, und Nintendo endgültig seine einstige Hauptzielgruppe aufgibt und vielleicht sich zu einem anderen Ausgang dieses Konflikts entscheidet als Sega. Werdet ihr auf die Straße gehen? Werdet ihr Spieleläden dann überfallen? Genau. Werdet ihr Groß-Ostheim spüren? Werdet ihr die Leute dort umbringen? Werdet ihr uns umbringen, weil wir euch nicht gewarnt haben? Schickt uns. Oder werdet ihr alle zum Xbox-Cast abwandern? Schickt uns bis Samstagabend 22 Uhr eure Voicemail mit eurer Meinung. Und zwar an die E-Mail-Adresse info@nintendocast.de oder info@konsolenpodcast.de oder ruft uns an unter 0285 443384 zum Festnetztarif, auch gerne aus dem Ausland. Ihr könnt auch unseren Skype-Account anrufen, der heißt Nintendocast, und da auch unsere Mailbox sprechen. Ansonsten könnt ihr gewinnen, und zwar unter allen Einsendungen verlosen wir 2000 Wii-Punkte für den Wii-Shop-Kanal. Da könnt ihr dann ganz toll einkaufen, vor allem den WiiWare-Titel, wo ja auch schon einige gute erschienen sind. Pokémon Ranch. Pokémon Ranch zum Beispiel. Ich bin riesiger Fan, mein Gott. Wie bei jedem KKK. Wie viele tausend Pokémon hast du schon, Magnus? Leider kein einziges. Wie bei jedem KKK gibt es keine Tops und Flops von uns, aber eben nächste Woche Sonntag diesen tollen Voicemail-Podcast. Und dann in der E3-Woche gibt es dann von uns auch eine Live-Sendung. Die genauen Pläne dafür gibt es im Laufe der Woche auf unserer Website. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss. Ciao.